Frage 91. Hatte Jesus Christus einen freien Willen? Ja, Jesus Christus hatte einen freien Willen. Aber er konnte das Böse nicht tun, weil Böses tun ein Mangel und nicht eine Vollendung der Freiheit ist. Ja, Jesus Christus hat einen wirklichen freien menschlichen Willen, sonst braucht man von einem Willen gar nicht reden, wenn man irgendwie behindert gewesen wäre oder im göttlichen Willen aufgelöst, aufgesogen worden wäre, wie das die Heretiker erklärt haben. Aber natürlich ist dieser menschliche Wille Jesu Christi dem göttlichen immer völlig untergeordnet, untertan gewesen, dem völlig in Einklang gewesen. Das hat eigentlich der Honorius ursprünglich gemeint, von einem einzigen Willen schreibt, also moralisch gesehen, gibt es in Christus nur einen Willen, wie er auch betet am Ölberg. Ja, wenn es möglich ist, lass, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, den Leidenskelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sie unterscheidet er eben zwischen seinem menschlichen Willen, der das Leiden scheut, die menschliche Natur scheut das Leiden, auch in Christus, aber er ordnet seinen menschlichen Willen völlig dem göttlichen Willen unter dem Willen des Vaters, aber auch seinem eigenen göttlichen Willen. Und es ist kein Problem, kein Mangel, dass Christus deswegen etwas gefehlt hätte, weil er seinen freien Willen nur dazu benutzt, wozu Gott ihn überhaupt geschaffen hat, den freien Willen, nämlich das Gute zu tun. Böses tun ist ein Mangel, schlechte, mangelhafte Anwendung des freien Willens und nicht eine Vollendung der Freiheit. Das ist heute ein großes Problem, das die Leute gar nicht mehr verstehen wollen. Wenn ich frei bin, denken die heutigen Menschen, dann muss ich auch die Möglichkeit haben und die Freiheit, die moralische Freiheit zu sündigen. Blödsinn. Wir haben die physische Freiheit zu sündigen, wir können sündigen, das Böse tun statt dem Guten, aber das ist kein ist nicht, moralisch nicht gut. Dazu ist der Wille nicht da. Also ich meinen Fuß jemand ins Gesicht trete, meine Füße sind da zum Gehen und nicht damit ich jemand anderen misshandle, ja, ein bisschen vergleichen will.